aus dem Führerhauptquartier. 8. September 1939. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Die Besatzung der Westerplatte in Danzig hat sich ergeben. Ihr Widerstand wurde durch Pioniere, Marinesturmkompanien und SS-Heimwehr unter Mitwirkung der Schleswig-Holstein gebrochen. Bombenangriff auf die Westerplatte. Sie war von den Polen festungsmäßig auf das Äußerste gesichert, mit Waffen aller Art gespickt. Eine Zwingburg der Polen mitten auf Danziger Gebiet. Das Schulschiff Schleswig-Holstein nahm die Westerplatte unter Feuer. Ein geringfügiger Rest polnischer Truppen hatte sich nördlich der schon in deutscher Hand befindlichen Stadt Gdingen auf hoffnungslosen Posten festgesetzt. Versenkte Schiffe sollten den Zugang zum Hafen sperren. Mit Hilfe der Artillerie und der Kriegsmarine wurden auch diese Widerstandsnester beseitigt. Nach Einnahme des Kriegshafens Gdingen trifft der Führer überraschend in der Stadt ein, die nach seinem Willen fortan Gotenhafen heißen soll. Gegen die nordischen Länder ist mit blitzartiger Schnelligkeit Deutschlands Gegenschlag gefolgt. Die deutsche Wehrmacht hat den bewaffneten Schutz Dänemark und Norwegen heute übernommen. Nach dem letzten Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht sind die Operationen im Zuge der Besetzung Dänemarks und der norwegischen Küste heute planmäßig verlaufen. Beim Einmarsch und bei den Landungen in Dänemark ist es nirgendwo zu Zwischenfällen gekommen. An der Küste Norwegens wurde nennenswerter Widerstand nur bei Oslo geleistet. Er wurde in den Nachmittagsstunden gebrochen. Oslo selbst besetzt. Über die Maßnahmen, die die deutsche Wehrmacht zum Schutz Dänemarks und Norwegens vor den Gewaltakten Englands und Frankreichs im Laufe des Tages im Einzelnen traf, geben wir hier nochmals die übrigen Berichte des Oberkommandos der Wehrmacht. Um den in Gang befindlichen britischen Angriff auf die Neutralität Dänemarks und Norwegens entgegenzutreten, hat die deutsche Wehrmacht den bewaffneten Schutz dieser Staaten übernommen. Hierzu sind heute Morgen in beiden Ländern starke deutsche Kräfte aller Wehrmachtsteile eingerückt bzw. gelandet. Zum Schutz dieser Operationen sind umfangreiche Minensperren gelegt worden. Im Einzelnen gab das Oberkommando der Wehrmacht in einer Sondermeldung bekannt, dass heute früh deutsche motorisierte Truppen und Panzerkräfte die deutsch-dänische Grenze bei Flensburg und Tondern überschritten und im Vormarsch über Appenrade und Esbjerg nach Norden sind. Im Morgengrauen sind deutsche Truppen im kleinen Belt bei Mittelfast gelandet und haben sich in den Besitz der dortigen Beltbrücken gesetzt. Deutsche Seestreitkräfte sind im großen Belt eingedrungen und haben Truppen in Corvair und Nyborg gelandet. Von Warnemünde kommen sind Truppen und ein Panzerzug mit der Fähre in Geetzer gelandet und haben von dort den Vormarsch nach Norden angetreten. Gleichzeitig wurde die Brücke Vordingborg im Südteil der Insel Seeland gesetzt. Deutsche Truppen sind im Morgengrauen in Kopenhagen gelandet. Die Zitadelle und die Rundfunkstation wurden besetzt. Seit 8 Uhr befindet sich die ganze Stadt in deutscher Hand. Narvik. Seit Wochen halten hier deutsche Gebirgsjäger und Soldaten der Kriegsmarine fern von der Heimat ihre Stellungen heldenmütig und todesverachtend gegen vielfache englische und norwegische Übermacht. Die tapfere Schar verhindert die Festsetzung der Engländer an der Erzbahn, die von Narvik zu den schwedischen Erzgruben führt. Nach der Besetzung Narviks wurde diese Bahn von unseren Truppen für alle Fälle gesprengt. Der Feind, der hier uns vielfach überlegene Truppenmengen konzentrierte, versucht immer wieder neuen Boden zu gewinnen. Aber unsere Soldaten stehen auf der Wacht. Die Engländer werden, wie so oft schon in den letzten Wochen, zurückgeworfen. Die Luftwaffe unterstützt diese heldenmütige Schar deutscher Soldaten in jeder nur möglichen Weise. Weitere Abteilungen mit Gebirgsjägern, die die Verteidigung verstärken sollen, springen mit Fallschirmen ab. Für unsere kämpfende Truppe leistet die Kriegsmarine immer wieder treue Waffenhilfe. Starken Geleitzügen wird laufend Nachschub herangeschafft. Die Besatzungen unserer Stützpunkte werden in ihrem Widerstand durch die Kriegsmarine ständig unterstützt. Schwere und mittlere Einheiten nehmen Bereitstellungen des Feindes an der Küste unter Feuer. Thank you. Deutschlandsender und die angeschlossenen Sender. Wir geben Nachrichten. Die Zeit mit dem Gongschlag 20 Uhr und eine Minute. 20 Uhr 1. Der Drahtlosdienst meldet. Churchills Untat. Der versuchte Raub der französischen Flotte wird von den Berliner Zeitungen heute als die größte Schurkentat der Weltgeschichte gebrandmarkt. Churchill, der Diktator dieses verbrecherischen Krieges der Plutokratien gegen Deutschland, erteilte der englischen Flotte den Befehl, die französische Flotte anzugreifen und zu beschießen, falls sie nicht das Ultimatum zur völligen Auslieferung an England annehme. Der neue ungeheuerliche Gewaltakt der britischen Seeräuber spielte sich in der Weise ab, dass gestern vor Oran, dem französischen Kriegshafen in Algerien, ein starker englischer Flottenverband erschien und von dem kommandierenden französischen Befehlshaber die Auslieferung der dort liegenden französischen Flotteneinheiten verlangte, andernfalls sie angegriffen und versenkt würden. Als der französische Admiral dies auf 6 Stunden befristete Ultimatum abwies, eröffneten die britischen Kriegsschiffe den Angriff auf die französischen Schiffe ohne weiteres. Es entwickelte sich eine Schlacht, in deren Verlauf der französische Verband schwerste Verluste erlitt. Einigen französischen Schiffen unter Führung des Schlachtschiffes Straßburg gelang der Durchbruch ins Mittelmeer. Die französische Regierung bezeichnet in ihrer Stellungnahme dieses britische Piratenstück als einen unqualifizierbaren Angriff. Sie gab den neben der britischen Flotte auf der Reede von Alexandrien verankerten französischen Einheiten den Befehl, auf offene See zu gehen, wenn nötig, mit Gewalt. Weiter heißt es in der französischen Stellungnahme, dieser Angriff sei umso hassenswerter, als er von den Verbündeten Frankreichs von gestern begangen wurde. Die französische Admiralität habe unverzüglich allen Kriegsschiffen, die sich auf hoher See befinden, die Weisung gegeben, die britischen Handelsschiffe, die sie treffen, anzuhalten und auf jeden neuen Angriff mit Feuer zu antworten. Endlich erreicht uns der sensationelle Bericht von dem englischen Überfall auf Oran. Teile der französischen Mittelmeerflotte waren hier nach Abschluss des Waffenstillstandes zusammengezogen worden. Deutschland hatte auf die Auslieferung der französischen Flotte ausdrücklich verzichtet, da es nicht mit fremden Waffen siegen will. Am 3. Juli erscheint überraschend ein englisches Geschwader, das vor kurzem noch Seite an Seite mit den Franzosen im Kampf stand vor Oran. Sein Befehlshaber verlangt bedingungslose Herausgabe oder Versenkung der französischen Schiffe. Dieses auf nur wenige Stunden befristete empörende Ultimatum wird abgelehnt. Alarm auf den französischen Schiffen! Ehe jedoch die notwendigsten Verteidigungsmaßnahmen getroffen werden können, schlagen bereits die ersten englischen Granaten im Hafenbecken ein. Salve folgt auf Salve. Die Schlachtschiffe Dunkerque und Provence sind ohne Dampf und können in dieser Lage ihre schwere Artillerie nicht zur Wirkung bringen. Aus sicherer Entfernung werden sie von den Engländern feige in Brand geschossen. In wenigen Wochen noch deckten die französischen Soldaten die ruhmreiche Flucht des englischen Bundesgenossen bei Dünkirchen. Das ist nun der Dank dafür. Das Schlachtschiff Bretagne versucht, ebenso wie das Schlachtschiff Straßburg, kämpfend durchzubrechen. Der Versuch ist missglückt. Die Bretagne ist auf eine englische Magnetmine gelaufen und gesunken. Im Feuer der englischen Streitkräfte bergen die französischen Matrosen ihre Kameraden. Drei zerschossene Zerstörer bilden nach der verräterischen Beschießung einen unentwirrbaren Trümmerhaufen. Der Überfall von Oran wird ein ewiges Schandmal in der Geschichte Englands bleiben. Marinekriegsberichter im Atlantikeinsatz an Bord eines Unterseebootes. Der Kommandant des Bootes ist Eichenlaubträger Kapitänleutnant Endras. Seit Tagen suchen wir vergeblich nach dem Feind. Eintönig rollt das Boot in der Dünung. Trotz schärfsten Ausguckes ist keine Rauchfahne auszumachen. Während die Freiwache ein Nickerchen macht, werden von den Torpedogasten die Aale gepflegt und nachgeladen. Der Kommandant wird geweckt. Er muss als ärztlicher Betreuer bei einem kleinen Unfall eingreifen. Zum 50. Male dieselbe Platte und immer noch keine Rauchfahne. Dieses Zapfenstreich, es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich, das sagten wir. Das einzig Erfreuliche. Wie gerne würde ich mit dir gehen, mit dir, Lili. Die Freiwache spielt Dauerschach. Wieder wechselt die Brückenwache. Endlich die ersehnte Rauchfahne. Alarm! Das Boot geht auf Seerohrtiefe. Loten! Loten! Der Kommandant nimmt das Ziel ins Fadenkreuz und geht auf Angriffskurs. Rohr 2 los! Los! Der Frachter brennt, aber trotz der Treffer will der Kahn nicht sinken. Unser Kommandant entschließt sich zum Auftauchen und zum Überwasserfangschuss. Ein kleiner Schaden. Beim Anspringen der Diesel ist ein Auspuffventil gebrochen. Giftige Gase strömen aus. Atmungsgeräte werden aufgesetzt. Der Schaden muss noch während des Angriffs behoben werden. Die Reparatur ist schnell erledigt. Rohr 3 los. Dort läuft der Aal. Man erkennt ihn deutlich an seiner Blasenbahn. Treffer mitschiffs. Und wieder sind 4000 Tonnen britischer Frachtraum zu den Fischen geschickt. Der Kampf geht weiter. Gegen England. Schiff unter Meer. Vorwärts gestellt, wie der Sturm hinterher. Und wie der Hai für die Steilen im Blut, suchen wir sie, die feindliche Flut. Nichts kann uns halten, wir trotzen, wir halten, groß unsere Stadt, hoch unser Land. In den Wintertagen überquerten deutsche U-Boote den Atlantik.

Freiheit auf dem Meer. Drum hüte dich, England! Drum hüte dich, England! Tag aus, Tag ein und Nacht für Nacht beschlichen wird.